Die Ästhetik der Politik. 30 Männer mit Vollbärten versammelten sich im Herbst 2015 in einer Burgruine der schwedischen Provinz Småland und hissten eine schwarze Flagge. Ein besorgter Bürger rief daraufhin die Polizei, weil er glaubte, ein Treffen von Salafisten zu beobachten. Wie sich bald herausstellte, handelte es sich bei der Gruppe um schwedische Hipster eines Clubs für Bartträger, der sich international gegen Rassismus einsetzt. Der Unterschied zwischen Hipstern und Salafisten war erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennbar. Um das Jahr 2000 herum gab es auf einigen satirischen Webseiten das Spiel Gay or Eurotrash, bei dem man sagen sollte, ob es sich bei Männern aus New York um schwule Amerikaner oder um modebewusste Party-Jetsetter aus Europa handelte, die Bret Easton Ellis in seinem Roman American Psycho als Eurotrash bezeichnet hatte. Beide Fälle zeigen eindrücklich, dass wir mit Mode und Konsum mehrdeutige Signale senden können, die stark von Kontext und Hintergrundwissen abhängen. Der Zuhälter fährt den Porsche 911, um damit anzugeben, der individualistische Kunstsammler schätzt das ikonische Design. Und Anzug ist nicht gleich Anzug. Der Tweet-Zweireiher des englischen Dandys sendet eine andere Botschaft als der schwarze Anzug des Security-Mannes vor dem Kaufhaus. Die Signale wechseln auch mit der Zeit. Polohemden von Fred Perry zum Beispiel trugen in den 50er Jahren in England zuerst Tennisspieler, in den 60ern die Mods, eine frühe Hipsterbewegung, und in den 70ern die britischen Skinheads, die damals eher links und ethnisch gemischt waren. Im Westdeutschland der 80er Jahre waren Fred Perry Hemden bei der tennisspielenden Oberschicht beliebt, in den 90ern bei ostdeutschen Neonazis. Und seit der Jahrtausendwende kleiden die Polohemden mit dem Lorbeerkranz junge Leute in allen Großstädten. Die Bomberjacke hat eine ähnlich abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Natürlich muss Kleidung viele Anforderungen erfüllen. Sie soll passen, wärmen, Wasser abweisen, der Mode folgen, im Beruf oder Sport funktional sein, dem Anlass entsprechen, Status demonstrativ zeigen und mit dem eigenen Hauttyp harmonieren. Daher ist Kleidung vielfach symbolisch kodiert. Kleidungsstücke und andere Konsumgüter spiegeln aber auch unsere emotionalen Neigungen wider und drücken damit unsere politische Haltung und unsere moralische Identität aus. Die Forschung weist jedenfalls in diese Richtung.